In Hiroshima gilt der Glaube, dass jeder Kranke geheilt werden kann, wenn er 1000 Kraniche aus Papier faltet. Die Vögel nehmen die Krankheit und ziehen damit in die Ferne. Ein Kind in Hiroshima hat davon gehört. Baut Kranich um Kranich, wird von keinem gestört. Es faltet mit Eifer 600 Stück. Nach jenem Glauben bringen 1000 das Glück. 600 Vögel ziehen dahin, bleiben die Hoffnung von diesem Kind. 600 Vögel ziehen umher, Kinder dieser Erde senden in